Bayern 2 Hörspiel. Wir bringen heute Tinaki, ein Hörspiel der Schriftstellerin Christa Reinich. Die Autorin wurde 1926 geboren, studierte Kunstgeschichte und Archäologie in Ost-Berlin und wurde wissenschaftliche Assistentin am Pergamon und am Märkischen Museum. Nach der Verleihung des Bremer Literaturpreises siedelte sie 1964 in die Bundesrepublik über. Christa Reinich schrieb Lyrik, Prosa und Hörspiele. Sie starb 2008 in München. Tinaki, das 1966 vom Bayerischen Rundfunk produziert wurde, schildert die Situation auf einem vom Packeis eingeschlossenen Expeditionsschiff. 15 Männer leben dicht aufeinander gedrängt. Bald liegen die Nerven bloß und die ersten Matrosen werden von Visionen geplagt. Tinaki? Tinaki. Wer ist Tinaki? Ich erinnere mich. Ich frage meine linke Hand. Die Fingerstümpfe meiner linken Hand. Ich halte meine Hand hoch. Wir sehen uns an. Ich und meine Hand. Wir beide allein. Ich antworte. Wer war Tinaki? Es ist finster. Schnee stiebt über mein Gesicht. Beut hieß mein Retter. Ich schließe die Augen. Sein Gesicht. Wie sah er aus? Ich weiß es nicht mehr. Doch seine Stimme. Was ist Tinaki? Unsere Wissenschaftler behaupteten, es sei eine Insel. Wir sollten es der Welt beweisen. Wir versuchten all die dunklen Monate auf Strömung und wanderndes Eis zu treffen. Dann ließen wir es auf sich beruhen. Frieren? Nie und nirgendwo habe ich mehr geschwitzt als auf Tinaki. Da war einer, der hat mich beinahe geschafft. Ein Ornithologe, unser Vogelmann. Ich vermute, er war auf seine Art ein großartiger Mensch. Darum tut mir auch der Schweiß nicht leid, den ich um ihn vergossen habe. Sein trauriges Gefieder, die schleifenden Flügel, der lange Pickschnabel, nicht ungefährlich. Tut mir leid, ich kriege sein Gesicht nicht hin. Aber er sagte, es ist mir noch im Ohr. Er hatte zumeist das Wort, wenn er nicht gerade beleidigt war. Er sagte, wir reden hier nicht viel. Über dem Schnee und unter der weißen Sonne stehen die Leute da. Rauchiges Glas. Man sieht durch sie hindurch, nicht ganz klar. Man erkennt die Schatten, die sich hinter dem Einzelnen regen. Man sieht, was er sagt. Und er ist doch stumm und vermummt, bis unter die Augen. Das Schiff stak fest im Eis. Der Motorschlitten rührte sich nicht, ein Sturm ging über ihn hinweg. Dann sahen wir ihn nicht mehr. Radio und Funkstation hatten den Dienst aufgekündigt. Der Ornithologe kroch aus seiner Pinguinbibliothek. Es gab gar keine Pinguine auf Tinaki. Oder man nehme ihn selbst, wenn er schwarz und armwedelnd über den Schnee latschte. Pinguin, dachte ich. Jetzt habe ich ihn wieder im Gedächtnis. Ich sagte, Hier gibt es keine Pinguine, außer einem. Er überlegte einen Augenblick, was ich wohl gemeint haben mochte. Dann sagte er, hier gibt es nichts als Tenaki. Hier gibt es nichts als Tenaki. Und selber gibt es nicht. Es sei denn, einer spricht ein Wort. Schon schwärzt er sich bis zur Undurchsichtigkeit, steht klumpig da. Wo eben noch Tenaki war, steht da ein Fremder. Man antwortet falsch, verschließt sich voreinander. Zorn und Missverständnis sind die Folge. So trippeln sie über das Eis, eine missglückte Zucht von Riesenpinguinen, die sich gegenseitig ankreischen. Plötzlich erschrickt man. Sie sind verdächtig still geworden. Was geschieht? Nichts geschieht. Alles geht seinen Gang. Langsam öffnen sie sich wieder. Die Schatten ihres Denkens sind sichtbar. Alles schweigt. Tenaki herrscht. Unser Vogelmann war arbeitslos. Da er weder nageln noch sägen konnte und Tee kochen schon gar nicht, machte er sich uns zum Radio. Allabendlich, wir tranken unsere Ration, legte er los. Ungefähr so. Eines Tages taten es die Maoris genau wie wir. Sie setzten sich in ihre Schiffe und fuhren los nach Süden. Bei einer großen weißen Insel legten sie an. Einige gingen an Land. Kaum hatten sie ihre Füße aufgesetzt, begannen sie zu tanzen. Die barfüßigen Entdecker warfen ein Bein ums andere in die Höhe und konnten nicht einen Augenblick stille stehen. Als man sie so verzweifelt hüpfen sah, ging ein riesiges Gelächter über die Borde hinweg. Die mutigsten sprangen nach und tanzten mit. Ihr Admiral aber, wenn ich ihn so nennen soll, ein nackter und bemalter Seemann namens Totarangi, schrie: Was ist euch? Heiß, schrien sie, heiß! Die Insel brennt unter unseren Füßen, wir braten! Totarangi befahl sie alle an Bord zurück. Ein Maori schlug einen Stein von der weißen Insel ab und dann ging's weiter unter dem Wind. Totarangi hielt den weißen Stein in seiner Hand. Er verbrannte ihm die Haut, wurde kleiner und verschwand. Er verwandelte sich in eine lauwarme Wasserpfütze. Totarangi schüttelte die Hand aus. Sie erwärmte sich langsam und er begriff, die weiße Insel und der Stein in seiner Hand waren nicht heiß, sondern kalt. Kalt von solcher Kälte, wie sie die Maoris bisher nicht gekannt hatten. Na und weiter? Nichts weiter, Kapitän, die Geschichte ist aus. Was soll's also damit? Es war ein Eisberg. Das habe ich begriffen. Aber wozu das Ganze? Mir genügt die Geschichte. Ich will nicht wissen, wozu. Das Radio kann ich auch nicht fragen. Unser Professor ist jedenfalls kein Radio. Da sehe ich nicht ein, warum ich keine Antwort haben kann. Ich bin zunächst einverstanden damit, dass ich kein Radio bin, obwohl ich nicht weiß, ob das Lob oder Tadel bedeutet. Aber Professor, das ist zunächst ein Lob. Denn das Radio war nun mal unser letzter Trost. Und jetzt sind Sie unser allerletzter Trost. Und darum raus mit der Sprache. Was wollten Sie uns mit dem Eisberg auf die Nase binden? Dann habe ich die Geschichte falsch erzählt. Ich wollte damit andeuten, dass zwischen heiß und kalt eigentlich kein grundsätzlicher Unterschied sei. Das war aber wirklich nicht klar zu kriegen. Ich kann es nicht ausführlicher erklären. Ich meine, dass das, was man gemeinhin als Gegensätze nimmt, vielleicht gar keine Gegensätze sind. Zum Beispiel heiß und kalt. Damit bin ich nicht ganz einverstanden. Da klären Sie mich mal auf, Professor. Beweisen Sie es uns anhand von Tenaki. In gewissem Sinne ist unser Tenaki so etwas wie die Sahara. Die Lebensbedingungen sind die gleichen. Gott verdamm Sie dafür, so sagte ich. Und das war ihm zu viel. Und alle mussten es mit mir büßen. Er schwieg unsere Gesellschaft einige Tage lang an. Dann hielt ich es nicht mehr aus. Wir hatten beide die Wache. Als wir mittschiffs aneinander vorüberstapften, sagte ich, vielleicht war es Tenaki. Als wir wieder zusammentrafen, fragte er, in welcher Angelegenheit? Beim dritten Mal antwortete ich, na, ihre Maoris. Wir gingen gemeinsam weiter. Das kann nicht sein. Die landeten nämlich bei Neuseeland und siedelten sich dort an. Wer kann das wissen? Vielleicht war es doch Tenaki. Es ist gewandert. Vielleicht tanzen einige von ihnen noch heute hier herum. Wir sehen sie nur nicht. Nein. Wenn heiß gleich kalt ist, ist alles andere auch möglich. Wir hier mit unserem Schiff in der Sahara? Ich wäre in der Sahara. Vielleicht würde ich da das Frieren lernen. Wir lachten. Er war in Ordnung. Hey, Waffen, schlaft ihr! Der Funke hat das Radio geschafft. Wir schnappen gerade etwas auf. Hast du's? Hast du's? Halt fest! Vorbei. Aber es war deutlich genug. Unser Schiff, Ana Susan, zweimal der Name. Alles andere Spanisch und Kauderwelsch. Buenos Aires. Hätten wir Melbourne drin gehabt, wären wir jetzt schlauer. Oder Sie am Apparat, Professor. Wenn's Ihnen recht ist, Kapitän, bleib ich dran. Spanisch ist nicht mein Fach, aber über Latein kriegt man einiges mit. Nichts gegen Sie, Professor, aber ich bin doch froh, dass die Leute ihr Radio wieder haben. Ihre Geschichten mögen ja sein, wie Sie wollen, aber den Nachrichtendienst können Sie nicht auf sich nehmen. Oder trauen Sie sich das auch noch zu? Ich wollte, wir hätten unsere Funkanlage. Der Funker stand schweigend auf, zerrte eine stille Weile an den Drähten herum. Schweigend setzte er sich wieder. Da wüssten wir jetzt, woran wir sind. Zweimal der Name. Sie sind an uns dran. Was soll's sonst bedeuten, Kapitän? Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder Sie haben endlich begriffen, dass wir abhanden gekommen sind und suchen uns. Oder? Oder? Es gibt nur die eine Möglichkeit. Alle waren froh über das Radio. Ich war es nicht. Irgendetwas stimmte mit uns nicht mehr. Ich konnte nicht sagen, was es war. Alle schwiegen und dachten nach. Ich schweige und denke nach. Wenn ich es sage, lachen Sie mich aus. Das Radio macht uns zu Krüppeln. Du hörst die Welt, sie hört dich nicht, du kannst sie auch nichts fragen. Sie schreit dich an, sinnlos zu antworten. Sie hat die Stimme, du bist stumm. Du bist, als gäbe es dich gar nicht. Da sitzen wir, 2 Dutzend Ohren, ohne Mund. So muss es sein, wenn man im Grab liegt und die Welt geht darüber hinweg. Wir könnten genauso gut begraben sein. Aber es gibt uns. Ich meine, Sie können uns nicht hören, aber Sie reden wenigstens von genau uns. Genau so dachte ich. Sie haben die Stimme und wir sind stumm. Wir reden, als wollten wir antworten. Wem denn wollen wir antworten? Sinnlos. Wenn ihr mich fragt, ich dachte eben drüber nach. Das Radio macht uns zu Krüppeln. Ich sitze hier und verliere fast den Verstand. Und keiner merkt es. Das hatte ich kaum ausgeredet. Da ging der Kapitän und kam wieder mit einem Beil. Wortlos reichte er es dem Funker. Wortlos nahm's der Funker, hackte einmal kurz drauf. Es gab kein Radio mehr. Der Kapitän hielt eine Rede. Ich und die Herren Wissenschaftler haben beschlossen, die Mannschaft trennt sich. Nicht etwa, weil wir hier sitzen und durchdrehen. Das tun wir nämlich gar nicht. Das könnte diesem verdammten Tenake so passen. Wir drehen nicht durch. Wir leisten produktive Arbeit. Wir sind in Ordnung und wir bleiben in Ordnung. Ist es so oder ist es nicht? Na also. Draußen, schaut über Bord. Draußen liegt Tenake. Und Tenake schaut durch die Luken und die Bullaugen. Und sieht uns an. Eines Tages ist Tenake auf dem Schiff. Was tun wir? Sitzen und Daumen halten. Dieses verdammte Tenake soll nicht glauben, es könne sich über uns lustig machen. Wir gehen zum Gegenangriff über. Wir kämpfen. Wir sind im Dienst. Wir erschließen Tenake. Die Menschheit schaut auf uns. Ihr habt es selbst gehört. Das Radio. Nun gut. Die Wissenschaftler arbeiten eine Liste aus. Je 2 und 3 Mann bilden einen Forschungstrupp, geleitet von einem Wissenschaftler. Sie gehen nach verschiedenen Richtungen auseinander, soweit sie kommen. Ich und der Funker bleiben an Bord. Ich werde nach dem Proviant berechnen, wann wieder sie hier einzutreffen haben. Denn wenn 12 Leute auf einem Schiff anfangen, alle dasselbe zu denken, ist das nicht gesund. Die Rede wurde begrüßt mit Hallo und Hurra. Ich sagte, lassen Sie mich mit unserem Vogelmann gehen. Professor? Eigentlich, wir haben ein wissenschaftliches Streitgespräch begonnen. Streitgespräch ist gut. Darf man das Thema wissen? Ja. Nämlich in gewissem Sinne über... Über die Ureinwohner von Tenake. So schrien wir und spotteten den anderen nach, wie sie als schwarze Punkte vor dem Schlittenseil davon watschelten. Das war unser Streitgespräch. Und damit endete es. Jeder blieb in seinen eigenen Gedanken hängen. Falls es auch wirklich seine eigenen Gedanken waren. Guten Tag, Tenake. Ich begrüße Sie. Ich, den man den Vogelmann nennt. Nun, Tenaki, wer sind Sie eigentlich? Kennen Sie Farbe? Falls Sie noch eine andere Farbe haben, außer dem Weiß. Was mich betrifft, mir liegt nichts an Ihnen. Wenn Sie es gut mit mir meinen, verschonen Sie mich getrost. Ich habe hier nichts zu suchen. Ich wäre gern 1000 Meilen weiter fort. Da, wo es Möwen gibt. Nein, nicht Möwen, Pinguine. Ich wäre gern auf der Anna Susanne geblieben. Aber Sie haben es wohl nicht anders gewollt. Ich füge mich. Ich hatte mir vorgenommen, froh zu sein, dass ich aus dem engen Mief in die freie Bewegung kam. Stattdessen befiel mich grundlose Missmut. Ich hätte mich lange in den Schnee werfen können. War ich das selbst, der das so wollte? War mein Wille noch mein Eigentum? Ich überlegte, ob wir nicht besser umkehrten. Aber ich schämte mich und die nie befahrene Fläche vor mir sog mich ein. Ich ging vor dem Schlitten. Da sah ich den Vogelmann. Das heißt, ich erblickte ihn nicht. Ich möchte schwören, dass ich mich gar nicht umgedreht hatte. Und ich sah ihn, wie er sich stückweise wegschmiss. Ich rief ihn an. Wo haben Sie den Gurt mit der Leuchtspurmunition? Was? Ach so. Ja, hier. Nein. Da war er. An Ihrer Stelle würde ich zurückgehen und ihn aufheben, da wo Sie ihn hingeworfen haben. Bitte, es war doch nicht meine Absicht. Hier ist er ja. Ich habe mir die Anna Susanne noch einmal angeschaut aus der Ferne. Unheimlicher Kasten. Gut, wenn man mal Abstand von ihm nimmt. Wir wechseln. Sie nehmen den Schlitten und gehen vorweg. Bitte. Als nach der Bestimmung unserer Uhren der erste Tag vorüber war, nahm ich ein weißes Blatt Papier, die Karte von Tenake, und setzte ein Kreuz ein. Wir zelteten. Ich träumte dies. Ich bin ganz allein auf dem Schiff. Ich bin zurückgeblieben. Alle sind fort. Ich wälze mich in den Sesseln der Kajüte. Die T-Maschine summt. Das Radio wispert. Es macht mir keinen Behagen. Denn ich bin tot. Und weil ich tot bin, haben sie mich zurückgelassen. Ich träume das alles nur. Ich will aufwachen. Ich wachte auf. Der Vogelmann hockte in seinem Schlafsack und starrte vor sich hin. Kein Wort zu mir. Er saß da, schwieg, und irgendwas arbeitete in ihm. Guten Tag, Herr Professor. Gestatten Sie, dass ich mich Ihnen nicht vorstelle. Guten Tag. Wer spricht? Vogelmann. Das bin ich. Das bin ich. Sie sagten, Sie wollten sich mir nicht vorstellen. Ich sagte nicht meinen Namen. Sie sagten Vogelmann. Ich sagte, das bin ich. Sie sagten, das bin ich. Zum Teufel, was ist mit mir los? Ich bin doch nicht verrückt. Ich muss mich zusammennehmen. Professor? Guten Morgen, Boyd. Verzeihen Sie, ich war in Gedanken. In meinen Gedanken? Oder in Ihren Gedanken? Sie haben mir guten Tag gesagt, nicht wahr? Verzeihen Sie mir nochmals. Ich habe gar nicht guten Tag gesagt. Sie haben es in meinen Gedanken getan. Ich hoffe doch, ich habe mit Ihren Gedanken nichts zu schaffen. Vielleicht war es ein Fehler. Es war mein Fehler. Ich sagte nicht, was für ein Fehler. Das ist wohl zu erraten. Hören Sie zu, seien wir vernünftig. Sprechen wir von was anderem. Ich kann von vielem reden und in allerlei Sprachen. Englisch, Holländisch, Norwegisch, wenn Sie wollen. Dann Erse. Wissen Sie, was Erse ist? Hochlandgälisch, wenn ich richtig tippe. Aber da kann ich nicht mithalten. Gut. Sehr gut. Aber ich kann auch mit Ihnen nicht mithalten. Wie steht's mit Griechisch und Latein? Damit will ich mich nicht plagen. Aber wie steht's mit Französisch? Gut, sehr gut. Immer besser. Ich kann kein Wort Französisch. Und so wie wir hier sitzen, wozu brauchen wir eigentlich all die Sprachen? Zum Denken, Professor. Zum Denken. Sind Sie noch nicht drauf gekommen? Wir beide denken in Englisch. Und als erstes hören wir auf, in Englisch zu denken. Ich glaube, ich begreife. Kein Wunder. Ich bin für Sie ein aufgeschlagenes Buch. Lassen Sie doch den Unsinn. Kein Unsinn. Es ist ein wissenschaftliches Experiment. Ich halte Ihnen hier keinen Vortrag über die grundsätzliche Einheit alles menschlichen Denkens und Fühlens. Das kümmert mich auch gar nicht. Boyd, Ihre Großmutter hat einen Hund. Das haben Sie gut geraten. Kein Kunststück. Wenn es kein Hund gewesen wäre, wäre es eine Katze. Aber Hund geht besser. Verstehen Sie, Hund? Der sprach kein Erse. Aber wenn Ihre Großmutter daran dachte, es ist Zeit, spazieren zu gehen, sprang der Hund auf und alle sagten, ein kluger Hund. Ich wollte, wir hätten den Hund und ein paar andere dazu. Die gehörten vor den Schlitten. Das ist eine Schufterei, die mir zugemutet wird. Und nun Schluss mit dem Hund. Denken Sie in Latein, Griechisch, Französisch, mir ist's gleich, aber denken Sie nicht in Englisch. Englisch ist Tabu und ich denke in Erse zu Ehren meiner Großmutter und glauben Sie nicht, ich sei ein Hund. Und nun auf und an die Arbeit. Er wurde blutrot und da hatte ich einen Feind. Kein Wort mehr würde ich von ihm hören. Kein Wort mehr bis zum Schiff. Aufs Schweigen verstand er sich. Aber ich hatte alles falsch gemacht. Mein Experiment war gar nicht so übel. Das war mein Fehler. Ich wollte seinen Gedanken entkommen. Er entkam meinen Gedanken. Er rutschte mir durch die Finger. Ich hatte keine Macht mehr über ihn. Nein, es war doch richtig. Denn es gab einen Augenblick, da durfte ich keine Macht über seine Gedanken haben. Wir blieben am Leben. Folglich stimmte es doch, was ich tat, obwohl es falsch war. Aber als erstes hatte ich ihn stumm gemacht. Kein Wort mehr, wenigstens bis zum Chef. Und dann auch nicht mehr als nötig. So, das ist erledigt. Professor? Still. Und wenn ich Unrecht hätte. Er hat vielleicht recht. Er musste mich beleidigen. Was war mit mir los? Professor? Was ist mit mir los? Aber ganz gleich. Er durfte so nicht mit mir sprechen. Kein Wort mehr, das bin ich mir schuldig. Bin ich mir schuldig? Wer spricht? Wer spricht? Schweig! Schweig! Und jetzt zu dir. Zu dir. Wer bist du? Du. Schluss jetzt. Ich bin ich. Ich. Du. Und seit wann duzen wir uns, Professor? Aber warum eigentlich nicht? Wir sind doch Freunde. Sind wir nicht Freunde? Sag ja. Einfach ja. Ich antworte nicht mehr. So antworte doch. Professor. Professor. Am vierten Dämmertag mitten im weißen Nichts von Thénardier schlug ich den Eispickel ein, setzte den Wimpel daran und beendete die Rast. Ich wendete den Schlitten, warf ihm die Gurte zu und sprach das erste Wort seither. Nein, das stimmt nicht. Ich wollte sagen, heimwärts. Ich sagte es nicht. Was geschehen wäre, wenn ich den Mund aufgetan hätte, ich weiß es nicht. Ich schwieg, und es geschah dies. Er drehte den Schlitten wieder um und trabte weiter landein. Ich ließ ihn laufen und dachte nach. Als ich ihn nicht mehr sah, lehnte ich mich weit vor, stemmte die Skistöcke ein und lief los mit aller Kraft. Lief an ihm vorbei, hielt und knallte ihm einen Skistock über den Kopf. Ich legte ihn lang auf den Schlitten und arbeitete mich zurück. Nachdem ich das Zelt gebaut hatte, kroch er taumelnd hoch, aß aus einer Büchse, trollte sich in seinen Schlafsack. Mir fielen über dem Verschnüren die Augen zu. Ich träumte, da steht der Vogelmann in der Kajüte. Der Kapitän und die anderen sitzen im Kreis um ihn herum. Ich verstehe nicht, was sie reden. Sie scheinen vorwurfsvoll. Einer fehlt. Ich zähle nochmal durch. Der Vogelmann antwortet mit leiser, klagender Stimme. Einer fehlt. Auf dem Boden liegt ein Schlafsack. Sie schnüren ihn auf. Alle beugen sich darüber. Ich trete heran. Da lieg ich in dem Schlafsack. Und bin tot. Ich erwachte. Ich war allein mit Zelt und Schlitten und den Schlafsäcken. Allen beiden. Zu mir. Zu mir. Zum Teufel. Ich bin nicht der Teufel. Zum Teufel mit dir. Zum Beweis, dass ich nicht der Teufel bin. Ich nehme nicht die ganze Hand. Ich bin nicht der Teufel. Hör auf! Oder sag, wer du bist. Ich bin. Geduld. Zunächst einmal, wer bist du? Nein, antworte nicht. Ich brauche deine Antwort nicht mehr. Du kannst schweigen. Und du wirst schweigen. Denn jetzt rede ich. Und ich allein. Ich. Thénardier. Und du kein Wort mehr bis zum Schiff. Das heißt nie mehr ein Wort. Denn es gibt keine Anna Susanne. Kein Schiff mehr dieses Namens. Ausgelöscht. Verhasst mir. Nun vermisst. Verschollen. Es gibt nur mehr mich und dich. Und dann abermals mich. Und dann... Nur noch mich und mich allein. Denn was hattest du hier zu suchen? Habe ich dich gerufen? Habe ich dich empfangen? Habe ich dir willkommen gesagt? Ich habe geschwiegen und mich verschlossen. Bis in den tiefsten Grund meines Eises. Ich verwandelte mich in eine Tür. Du kamst mit der Axt. Ich verwandelte mich in eine Mauer. Du kamst mit Dynamit. Ich verwandelte mich in eine Wüste. Du kamst mit Schneepflug und Schlitten. Ich verwandelte mich in einen Berg. Du kamst mit Zelt und Seil und Eisen. Ich verwandelte mich in einen Himmel. Du kamst mit Rauch und Feuer. Ich verwandelte mich in einen Stern. Da stehst du mit deinem Kompass in der Hand. Du und die Deinen. Da fiel eine Schneeflocke. Du wirst sterben. Ich bin Tenake. Ich erreichte ihn nicht auf einen Lauf. Andern Tags lag er vor mir in seiner eigenen Skispur. Er war Stunden um Stunden vorangegangen, bis an das Ende seiner Kraft und einfach umgefallen. Ich machte das Lager ungefähr da, wo ich den Wimpel gesetzt hatte. Ein Andenken behielt er daran. Er verlor zwei Finger von der linken Hand. Ich wagte nicht mehr einzuschlafen. Wir kamen nie von der Stelle. Ließ ich ihn aus den Augen, rannte er sinnlos fort landeinwärts. Ich überholte ihn und stand. Ich musste ihn gar nicht anrühren. Wenn ich vor ihm hielt, kehrte er um und wir nahmen Kurs auf die Anna Susanne. Das alles ohne ein Wort. Einmal nach meinem Willen, einmal nach seinem Willen. Rundum im Kreis. Was sollte ich tun? Ich musste ihn lebend zum Schiff bringen. Ich bin Tenake. Und du bist Tenake. Du bist ausgelöscht. Ich habe dich getötet. Ich hatte lang geschlafen. Nun bin ich aufgewacht. Du hast mich aufgeweckt. Mit deinem Atem hast du mich geschmolzen. Ich hasse deinen Atem. Ich hasste es. Und nun zu dem anderen. Ich bekomme ihn. Durch dich bekomme ich ihn. Ich werde seinen Atem tilgen und das Eis wird wieder vollkommen sein. Ich werde wieder Tenake sein, was ich war. Jetzt bin ich Vogelmann. Ich bin beleidigt worden. Ich werde töten. Töten? Töten? Nein! Ich werde töten. Ich bin beleidigt worden. Nein! Schweig! Nein, ich bin nicht beleidigt worden. Niemand hat mich beleidigt. Ich bin im Unrecht. Er hat dich geschlagen. Er hat mich gerettet. Ich bin in seiner Schuld. Sag's ihm. Sag ein Wort. Ich kann nicht. Siehst du? Du kannst nicht. Er ist dein Feind. Ich bin schuld, Beut. Verzeih mir, aber ich kann es nicht sagen. Hallo. Wo sind Sie? Hallo, Professor. Wo bleiben Sie? Ich kann Sie nicht mehr hören. Hören Sie mich? Hören Sie! Hören Sie! Hören Sie! Wo bin ich? Das ist... Ich muss verrückt gewesen sein. Es schneit. Schnee fiel. Wind kam auf. Abpacken, hätte ich beinahe gerufen. Dann dachte ich daran, mit wem ich es zu tun hatte, und ließ es bleiben. Er war auch schon beim Schlitten. In aller Eile packte er ab. Der Sturm tobte gegen das Zelt. Es würde ein Dreitagesturm werden, dachte ich mit grimmigem Vergnügen. Es machte mir nichts aus, das zu denken. Ich aß und trank mit unangebrachter Genugtuung und vertilgte so viel ich nur konnte. Ich ließ noch für einen Tag Proviant im Gepäck. Ich schaffte es nicht mehr, es auch noch aufzuessen. Mir war alles gleich. Es war aus, so oder so. Ich lag im Dunkeln und dachte, ich bin allein. Hier gibt es niemanden außer mir. Mich allein. Da spürte ich, das Zelt ist los. Ein Wirbel zog um mich her und riss an mir. Aber das Zelt hielt. Dann dachte ich, ich werde krank, mir ist schwindelig. Aber mein Puls klopfte stark und langsam. Dennoch fühlte ich mich kalt werden. Als ginge es zu Tode. Was war mit mir gewesen? Wie hätte das geschehen können? Es ist vorüber. Gut. Es ist meine Schuld. Und wenn er mich plötzlich anredet? Wie kann ich ihm antworten? Er wird es nicht tun. Da ist nichts mehr zu bereden. Wir werden machen, dass wir heimkommen. Zum Schiff. Dann, später, wenn alles vorüber ist und wir voneinander Abschied nehmen auf Nimmerwiedersehen, dann werde ich sagen, danke. Er wird mich ansehen. Wofür? Dann sage ich, fürs Erste. Er wird mich gar nicht verstehen. Aber er wird auch kein Wort sagen. Wir werden uns aus dem Weg gehen. Nie soll er erfahren, was in mir losgelassen war. Er. Wenn es ihn überhaupt gibt. Vielleicht ist er auch nur eine Ausgeburt meiner Einbildung, wie der andere. Vielleicht gibt es ihn gar nicht. Still. Hier atmet niemand außer mir. Ich liege hier. Ich allein. Niemand außer mir. Ich kann nicht einschlafen. Ich fand mich im Innenpunkt eines Wirbels. Es kreiselte im Zelt, über das Zelt hinweg, prallte gegen den Sturm. Der wich an die Horizonte zurück, wurde klein und bedeutungslos. Ich lag starr und wusste, rührte ich auch nur einen Finger, würde mich dieser kleinste Ruck in den rasenden Umlauf schleudern. Gleichzeitig würde ich langsam und genau in die Tasche nach dem Messer greifen, es zwischen beiden Händen aufklappen, an der Verschnürung ziehen, den Arm aus dem Schlafsack strecken, einstechen in das Tuch, das Zelt schlitzen. Der Sturm sprang ein und riss das Zelt mit sich fort. Es war aus. So hatte es zu geschehen. Keine Widerrede. Ich wusste, was ich zu tun hatte. Ich musste nur einen Finger rühren und alles würde sich von selbst vollziehen. Durch mich. Und er lag neben mir und ihm zuckten vielleicht schon die Finger. Er war verrückt. Er würde es tun. Es gibt ihn. Und dass es ihn gibt. Dass er schläft, dass er gegessen hat. Drei Gewissheiten in eins. Dass wir davonkommen werden. Wären wir nicht morgen im Laufe des Tages am Schiff, hätte er nicht gegessen. Wäre dieser Sturm ein Unheil, würde er nicht schlafen. Wäre er nicht bei mir, müsste ich sterben. Wäre ich schon tot. Wer ist er eigentlich? Boyd. Was weiß ich von ihm? Nichts. Und das ist gut. Tief und traumlos. Er schläft. Er hat gegessen. Er wird mich retten. Ich bin nicht allein. Damals war ich allein. Während ich mich selbst kaum bewältigte, warf ich alle meine Gedanken gegen ihn. Ich peilte ihn an. Pinguin, dachte ich. Und wahrhaftig in Englisch. Pinguin, halt dich still. Wenn du dich rührst, töte ich dich. Ich hörte mich leise kichern. Und zugleich verschwand der Wirbel. Ich wurde frei. Der Sturm fuhr weiter seinen Weg, wie er musste, nach den Gesetzen von fallender und steigender Luft. Er lag wie tot. Aber ich konnte mich nicht mehr fürchten. Plötzlich... Maori? Pinguin. Ob wir hier je wieder herauskommen? Das Schlimmste ist vorüber. Der Sturm hat nachgelassen. Weil wir es nicht mehr hören können. Wir sind eingepackt. Bald kommt gar nichts mehr durch. Schlafen Sie. Ich kann nicht schlafen. Erzählen Sie was. Was soll ich? Nun gut. Etwas, was ich gehört habe. Ich hatte einen Kollegen. Er saß auf einer Vogelwarte. In seinem Haus trapste eine uralte Möwe umher. Es war die dickste, älteste Möwe, die je zu besichtigen war, glaube ich. Sie schleifte einen ihrer langen Flügel hinter sich her. Die Angestellten meinten, man könnte sich fürchten vor dem Biest. Er sagte, schau, wie sie da sitzt. Was mag sie wohl jetzt denken? Sie blickt mich an. Was denkt sie sich so über mich? Nichts denkt sie, sagten die Kollegen. Es ist Zeit, dass du sie tötest. Wenn du so an ihr hängst, musst du ihr die Barmherzigkeit tun. Es ist besser für dich. Und sie ist halb hinüber. Vielleicht hält sie sich noch, zweifelte er. Und zögerte sich, von ihr zu trennen. Aber die Möwe selbst wollte nicht mehr. Sie hörte auf, Futter zu nehmen. Abends begann das Sterben. Als er sie so sah in ihrem Todeskampf, ein Tier, wusste er, dass er sie augenblicks erlösen musste. Und da bemerkte er, dass er nur eines tun konnte. Die Möwe töten und zugleich sich selbst. Draußen schrien die Möwen zu Tausenden um den Turm. Drinnen beschloss er einen Tod, der sie beide zugleich töten sollte. Doch er erkannte, es war ihm gar nichts mehr zu beschließen überlassen. Der Tod war da. Er musste nur vom Stuhl aufstehen und zum Wandschrank gehen. Es geschah ihm alles von selbst. Er blieb sitzen und zwang sich, nicht aufzustehen. Er dachte, ich kann nicht um ein Tier mein Leben wegwerfen. Ich bin Mensch, in einer Menschenwelt. Und dieser öde Satz, den er im philosophischen Meinungsstreit davongewischt hätte, um die Einheit des Alls zu beweisen, half ihm. Er konnte sich ungefährdet erheben und erwies dem Tier die Barmherzigkeit. Auf Thénardier gibt es keine Möwen. Als wir vorhin das Zelt bauten, hatte ich mich wieder fest. Ich wollte es ihnen beibringen, aber sie schliefen. Dann lachten sie. Ich habe nicht geschlafen. Ich hatte beschlossen, sie zu töten. Darüber musste ich lachen. Ob sie mir wohl verzeihen mögen? Das mit der Möwe? Ich bin schuld, dass es jetzt so um uns steht. Wir werden alles kriegen, was uns bestimmt ist. Und nicht eher werden wir sterben. Es ist noch für einen Tag zu essen da. Was sollte ich antworten? So lagen wir still unter der einen einzigen Schneedecke von Thénardier. Und ich schlief ein. Ich träumte, wir haben beide die Schiffswache. Wir sind uns Feind und sprechen kein Wort. Vögel, schwarz und weiß, ziehen ihre Kreise immer enger um uns und kreischen uns an. Wir rennen aufeinander los. Mittschiffs kriegen wir uns zu packen. Er schlägt mich tot, denke ich. Da lag ich und hörte ihn kratzen und scharren. Es war finster. Schnee fiel auf mein Gesicht. Thank you. Tinake von Christa Reinig. Es sprachen ein Ornithologe Dieter Borsche, Beuth Rolf Beusen, Kapitän Lukas Ammann, Sprecher Horst Sachtleben, Georg Kostja, Helmut Brasch. Regie Heinz von Kramer. Produktion Bayerischer Rundfunk und Süddeutscher Rundfunk 1966.